Durchs Leben pardonisier ich mich, durch die Arbeit, durch das Gehölz, durch das Gold, durch die Krise. Kann auch geil sein. Ich habe Netz im Siliziumtal, die erste Gotteszell, ein großer Schaltplan. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hörst du denn mich? Ein Funkloch, ubiqui groß ganz, urbi et orbi. And a space between. Nur berauschen, in der Leitung, im Kabuff, im Mief, in der Kirche, in der Kälte, Domini spielen, unter dem Kreuz, schweigen, Glasperlen und Kränze, meinende Grafikkarten, brennbares zu Notgeld, Worte zu Taten, Staub zu Staub, Fleisch zu Daten. Nur mein Job, Böses, allzu Böses. Es schläft in mir, seit immer. Mit der Welt werde ich dich versöhnen. Ich absolutioniere dich. Durch die mir verliehene Macht, bring sie ja zurück. Sie gehört dir nicht, sondern dir. Komm zurück in die Spur. Die Hunde sollen dich zurück verbeißen. Du Schläfchen, an deinen Platz und verkurier dich nicht. Im Kopf, im Wald, im finsteren Tal, im Vorsprung, im Abgrund, im Abspann, im Radio. Dreh es ab, mehr ist da nichts. Am Ende kein Sinn für dich in diesem...